Manchmal entsteht dieser Effekt auch indirekt, wie das Beispiel von großen Vögeln und Säugetieren aus den Tropen zeigt. Massivere Tiere schlucken große Früchte und Samen und sorgen als Samenausbreiter für das Nachwachsen von spezifischen Baumarten. Diese haben im Mittel anderes Holz, das mehr Kohlenstoff speichern kann. Werden große Tiere gejagt oder anderweitig dezimiert, nimmt der Bestand an Bäumen mit dichterem Holz ab und mit ihm die Fähigkeit, viel CO2 zu binden. Mit dem Schutz großer Vögel und Säugetiere helfen wir damit auch dem Klima. Doch die Verbindung von Klima und Biodiversität ist noch nicht klar genug ausbuchstabiert, auch nicht im Montreal-Dokument. Wie komplex der Zusammenhang bei genauerer Betrachtung ist, zeigt auch eine Studie der ETH Zürich, die vor einigen Jahren Furore machte. Demnach sei eine Aufforstung überhaupt das wirksamste und beste Mittel gegen den Klimawandel, hieß es damals. Die Welt könne ein Drittel mehr Wald vertragen, ohne dass Städte oder die Landwirtschaft beeinträchtigt wären. Dieser zusätzliche Wald könne einen Großteil der von Menschen verursachten und klimaschädlichen CO2-Emissionen aufnehmen. Schlussfolgerten die ForscherInnen aus ihren Modellrechnungen und zeigten auch gleich auf, wo sie Potenzial für neue Waldgebiete sahen. Das Aufatmen bei PolitikerInnen und in der Gesellschaft war beinahe durch Internetplattformen, Zeitungsseiten und Radiosender zu spüren. Endlich! Das ist die Lösung, mochten sie gedacht haben. Wir pflanzen einfach an allen nur denkbaren Stellen Bäume. Und schon ist das Problem erledigt.